السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، machen weiter mit der 54. Frage. Nehmen der Autor sagt, was sind die Beispiele der schönsten Namen Allahs aus der Sunna? Letztes Mal hatten wir aus dem Koran, jetzt bringt er die Beispiele aus der Sunna. Und dann lesen wir auch wieder einige vor, aber gehen nicht so sehr darauf ein. Wie gesagt, man kann eine extra Unterrichtsreihe machen über die Namen und Eigenschaften Allahs. Und Alhamdulillah, einige haben das schon gemacht. Man kann diese auch verfolgen, bi'idhnillahi ta'ala. Wie zum Beispiel bringt er hier der Hadith von Ibn Abbas, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte beim Begräbnis zu sagen, es gibt keinen anbetungswürdigen würdigen außer Allah, dem Allmächtigen, dem Nachsichtigen, es gibt keinen Gott außer Allah, dem Herrn der Himmel, der Erde und so weiter, dem Herrn, den ehrenwürdigen Thrones. Und dann bringt er anderen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, o du ewig Lebender, derjenige, dem die Majestät und eine Ehre gebühren, Herr der Himmel, der Erde. Und einen anderen Hadith, im Namen Allahs, dessen Namen nichts auf der Erde oder im Himmel Schaden anrichten kann. Er ist der Allhörende, der Allwissende. Das ist auch eine schöne Dua, die man morgens und abends machen sollte. Und er bringt hier andere Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Erschaffer der Himmel, der Herr, der Besitzer, der Herr des Thrones, der Herr des Himmel, der Herr des Himmel-Erden, der Herr aller Dinge. Und so weiter. Diese Sachen kann man in diesem Buch, inshallah ta'ala, nachlesen. Das sind sehr, sehr schöne Sachen, die man einfach mal lesen sollte und sich anlegen sollte. Grundsätzlich sollte der Muslim immer bemüht sein, den Koran täglich zu lesen und auch, wenn es geht, Hadithe täglich zu lesen und sich wenigstens einmal die Woche fortzubilden in seiner Religion. Genau, das sind einige Hadithe, die der Autor hier bringt. Die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala in allen Dingen widerspiegeln. Na'am. Das sind einige Hadithe bezüglich aus der Sunnah, bezüglich den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.